22. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Weihnacht von Robert Reitzel. Weihnacht, Weihnacht, Christ ist geboren, Satan bezwungen, wieder errungen das Paradies, das einst wir verloren. Allen Menschen ein Wohlgefallen tönt es vom Himmel, Glockengebimmel und die Erde seufzt, allen, allen? Strahlst du auch in der armen Kammer, himmlischer Lichtschein? Tritt doch hinein und vergolde den Zorn und den Jammer, predige Frieden den ganz Enterbten. Furchtbarer Trug, ist's nicht genug, dass mit Blut wir die Erde färbten? Soll uns noch immer das Märchen gelten, dulden das Leid unserer Zeit für Triumphe in anderen Welten? Weihnacht, Weihnacht, nächtlich geklinge, weiche dem Beitag, kraftvoller Schlag, das ist der Heiland, den ich besinge. Weihnacht, Weihnacht, törichter Schwärmer, bist nicht betrogen genug und belogen? Wird nicht dein Herz von Jahr zu Jahr ärmer? Ende von Weihnacht.